Religiöse und politische Stämme. Hunderte Jünger sind zum Tempel gepilgert. Voller Sehnsucht erwarten sie den Priester. Als er vor die versammelte Schar ins Licht tritt und das heilige Objekt in die Höhe hält, bricht Jubel aus. Der Priester trägt einen schwarzen Rollkragenpulli und hält das Heiligtum in seinen Händen. Die Hostie hat einen Touchscreen. Er nennt sie iPhone. Steve Jobs, der Gründer von Apple, war natürlich kein Priester, als er 2007 das iPhone präsentierte. Er war vielmehr der Erlöser. Der Religionsvergleich ist bei Kulturwissenschaftlern beliebt. Man liest immer wieder: Fußball ist eine Religion, die Hacker-Szene eine Sekte, Homöopathen sind Fanatiker und Einkaufszentren Kathedralen des Konsums. Tatsächlich handelt es sich bei all diesen Fällen um ein allgemeineres Phänomen, nämlich um Stämme und den Ausdruck von Stammesverhalten. Religion ist dabei nur ein besonders einschlägiges Beispiel, das sich gut für Vergleiche eignet. Stämme bekommen durch Autorität und Loyalität nach innen und nach außen Struktur. Dabei verwandeln sich ursprünglich zufällige Symbole oder Markierungen der Gruppe in definierende Erkennungszeichen. Fahnen, Kreuze, Kopfbedeckungen, Haartracht, Beschneidung, Tätowierungen, Gesichtsbemalung, Federschmuck und Ohrringe, aber eben auch iPhones oder Fahrräder und Autos. Bald verbinden die Gruppenmitglieder positive Gefühle mit den Symbolen und verehren sie als heilig. Auch Orte, Rituale und Prinzipien können so spirituell aufgeladen sein. Wer die heiligen Prinzipien und Orte verletzt, muss mit dem Groll der ganzen Gruppe rechnen. Moderne Nationalstaaten haben uns zwar ermöglicht, den Naturzustand zu verlassen, aber unsere Stammesmentalität ist dadurch nicht ausgelöscht.